Scheiße kann man gar nicht mit anhören. Wunder, dass ich nicht lache. Nur wer sich auf sich selbst verlässt, ist nicht verlassen. Wunder sind für Kinder. Glaubt ihr wirklich, dass ich darauf warte, dass ein Wunder geschieht? Verlasst euch drauf, ich warte auf kein Wunder. Ich hab der ganzen Welt den Krieg erklärt, ich kämpfe gegen alle. Hör mir zu, wenn ich mit dir spreche, du Wichser.